1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wie versprochen melden wir uns pünktlich zur Stelle heute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht. Heute in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Andi, 25. Hallo Andi. Hallo Domian. Oder muss ich Andy sagen? Nee, Andi. Andi. Richtig, ja. Andi. Ja. Über was reden wir? Über eine Sache, die mich bis heute immer noch sehr zum Nachdenken bringt. Also geht sich darum, dass ich damals mit eigenen Augen erleben musste, wie mein Vater meine Schwester missbraucht hat. Hm. Wie lange liegt das zurück? Ja, so gut 7 Jahre. 7 Jahre? Wie alt war deine Schwester damals? Meine Schwester war damals 20. 20 schon? Ja. Ging aber halt 8 Jahre lang so, wo ich halt nichts von wusste. Also damals, meine Schwester war 12, wo es angefangen hat. Beschreib doch mal die Szene, die du da gesehen hast, die du gerade erwähnt hast. Ja, also ich bin ins Schlafzimmer rein und hab dann halt mein Vater auf meine Schwester liegen sehen. Schwester halt, ja, im Ehebett meiner Eltern. Elterliche Schlafzimmer. Ja. Meine Mutter war halt zu dem damaligen Zeitpunkt nicht da, die war in Kur. Hm. Und es war halt so, dass ich von einem Disco-Besuch eines Nachts nach Hause kam, mein Vater wohl nicht mit mir gerechnet hatte und ja. Und wie kam das, dass du da, dann, wenn du nachts nach Haus kommst, in das Schlafzimmer der Eltern gehst? Wie kommt das? Ja, weil ich da halt, ich hab da was poltern gehört und also ich hab gedacht, da wäre jetzt irgendwas runtergefallen oder so. Und hast du angeklopft? Nein, ich bin direkt rein. Ja, ich bin dann ganz perplex halt raus und musste mich erstmal sammeln. Hab einen Freund von mir angerufen, der dann halt dann auch. Aber wie haben die beiden reagiert? Du kommst in das Schlafzimmer rein. Hm? Du siehst, dass die beiden in einer sexuellen Aktion sind und die sehen dich auch. Dann gehst du wieder raus. Wie haben die reagiert? Ist da jemand hinter dir hergekommen? Ja, mein Vater, aber meine Schwester, die lag da halt total verheult und mein Vater hat dann halt nur gesagt, halt warte und ich hab gar nicht darauf reagiert. Ich bin halt einfach raus. Ich musste einfach nur da raus. Was hat der Vater gesagt? Er halt warte. Halt warte? Ja. Ist er denn dann hinter dir hergegangen in ein anderes Zimmer? Nee, ich bin direkt aus der Haustür raus. Ach so, aus der Wohnung raus? Ja, genau. Und hast dann einen Freund angerufen? Genau. Richtig. Und dann, wie ging das dann weiter? Ja, ich bin dann erstmal bei meinem Freund geblieben, hab dem das alles erzählt, was ich erlebt hab da zu dem Zeitpunkt. Ist ja sicher auch schwer gewesen für dich, das dem Freund zu sagen, weil man schämt sich dann ja auch, wenn man sowas Schreckliches gesehen hat. Ja, vor allem der eigene Vater, wo man nie damit gerechnet hat, dass der eigene Vater, der eigentlich eine Vorbildfunktion für mich hatte damals. Ja, ja. Und war halt. Hast du es dann am nächsten Tag deiner Mutter erzählt? Ja, ich bin, weil meine Mutter damals in Kur war, hier in der Nähe, wo ich wohne, bin ich halt zu ihr, weil ich den Drang danach hatte, es ihr einfach dann zu sagen, was da vorgefallen ist. Hattest du vorher mit deiner Schwester gesprochen, bevor du es der Mutter gesagt hast? Nein, gar nicht. Nein. Wie hat deine Mutter reagiert? Ja, meine Mutter war erstmal total erstaunt. Also darüber und schockiert. Hat sie es dir denn geglaubt? Sie hat es mir erstmal gar nicht geglaubt. Mhm. Aber das Kuriose war, dann ist es nachher rausgekommen, dass meine Mutter das noch alles mit unterstützt hat. Ach, die wusste das. Wie ist das rausgekommen? Was ist rausgekommen? Nee, wie ist das rausgekommen, dass deine Mutter das wusste und sogar unterstützt hat? Nachdem ein Familiengespräch stattgefunden hat mit allem Mann. Mhm. Und es ist dann halt so gewesen, dass dann beschlossen worden ist von meinen Eltern, dass meine Mutter mit mir zusammenzieht und erstmal, also meine Eltern sind verheiratet gewesen und ich bin dann mit meiner Mutter dann später zusammengezogen und meine Schwester ist kurioserweise dann später mit meinem Vater zusammengezogen. Hast du denn damals dann, nachdem du das entdeckt hattest, auch mal alleine mit deiner Schwester gesprochen darüber? Ja, das habe ich gemacht. Was hat sie dir erzählt? Sie hat halt gesagt, also ich habe mit ihr gesprochen und habe halt gesagt, warum, wieso, weshalb? Warum muss das alles, warum passiert das alles, mhm. habe ich gefragt. Und sie sagt dann halt so, sie weiß es selber nicht und sie liebt meinen Vater. Und habe ich gesagt, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass du damals im Alter von 12 Jahren meinen Vater geliebt hast oder immer noch liebst. Wir halten mal fest, dieser Missbrauch hat im Alter von 12 Jahren angefangen und als du die beiden erwischt hast, wir sagen es nochmal, war deine Schwester 20 Jahre alt. Richtig. Und dann ist deine Schwester im Alter von 20 Jahren mit dem Vater zusammengezogen? Ja. Wie lange haben die denn dann noch zusammen gelebt? Circa ein halbes Jahr. Dann kam mein Vater dann später mit seinen ganzen Sachen, also er hat einen Koffer bei sich gehabt und kam dann bei meiner Mutter klopfen. Ich war zu dem Zeitpunkt, war ich erstmal, also auf der Arbeit, weil ich mitten in der Ausbildung war, bin dann abends von der Spätschicht nach Hause gekommen und dann war das halt so, dass mein Vater dann da war und ich habe dann halt gesagt zu meiner Mutter, ich kann das nicht, ich kann nicht mit denen unter einem Dach leben, mit dem, was da alles vorgefallen ist. Ja, und da hat meine Mutter mich vor der Wahl gestellt und hat mich gefragt, hat mir gesagt, ja, dann zieh doch aus. Bist du ausgezogen? Ja, ich bin dann erstmal raus, klar, bin dann, weil ich mit denen nicht unter ein Dach leben konnte und habe erstmal 2 Wochen draußen gehaust. So, weil mein Freund, der war zu dem Zeitpunkt, war im Urlaub und ich konnte dazu niemanden, weil ich so wirklich niemanden hatte. Weil die ganze Familie sich damals ja auch schon verkracht hatte, wo ich auch erstmal keinen Kontakt zu hatte. Bist du dann irgendwann wieder zurückgegangen zu deiner Mutter? Ja, später, um meine Sachen zu holen. Achso, aber nicht mehr zu wohnen. Weil alles, was vorgefallen ist, das war einfach zu viel für mich. Jetzt erklär mir doch bitte nochmal genau, was es mit der Mutter auf sich hat. Sie wusste all die Jahre, dass das passiert zwischen den beiden? Ja. Und warum hat sie nicht eingeschritten? Ja, wenn ich das wüsste, Domian. Sie hat nie irgendwie zu mir gehalten oder sonst irgendwie, war die für ihre Kinder da. Sonst hätte sie anders reagiert. Wie war denn so früher, als du Kind warst oder als ihr Kind wart, wie war denn die Atmosphäre in der Familie? Sie war, also es war halt damals noch herausgekommen, also ich bin damals, habe ich mir all den Mut zusammengenommen und bin zu meiner Oma und Opa, zu meiner Tante und Onkel. Da ist halt noch rausgekommen, dass mein Vater auch noch meine Tante missbraucht hat, im Alter von 9 Jahren. Was ich auch, ich kann es bis heute nicht verstehen, was alles da in der Familie passiert ist. Und das ist halt... Lass uns mal, das kann ich verstehen, dass sich das natürlich völlig umhaut. Ja, es beschäftigt mich halt, weil ich so kein Familien... Der Familienzusammenhalt ist damals komplett zusammengebrochen und. Lass uns mal über jetzt aktuell reden. Leben beide Eltern noch? Soweit ich von meinem damaligen Standpunkt weiß, würde ich jetzt mal sagen, ja, aber ich habe keinen. Du hast keinen Kontakt zu denen. Mehr, hast du Kontakt zu deiner Schwester? Auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Gibt es noch einen anderen, ein anderes Geschwister? Nein. Nein. Das heißt, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist sehr vermutlich dein Vater auch nie angezeigt worden. Von wem auch? Ja, eben. Von wem auch. Ich habe damals noch, habe ich Kontakt mit meiner Schwester nur eine Zeit lang gehabt. Nachdem das halt, ist ja damals so gewesen, dass meine Schwester sich, nachdem sie jemanden kennengelernt hatte, sich dann von ihm komplett entwendet hat, von meinem Vater. Mhm. Und da hatte ich dann eine Zeit Kontakt mit ihr und hatte dann halt auch gesagt, ich bin für dich da, Mann. Sowas darf nicht auf freien Fuß laufen. Sowas muss angezeigt werden. sag ich. Und was hat sie darauf gesagt? Ja, sie hat dann halt auch gesagt, und auch der damalige Freund von ihr, ja, wir gehen zur Polizei und wir zeigen ihn an. Ist es passiert? Ich bin dann damals mit meiner Schwester und mit ihrem Freund zur Polizei und auch mit der Tante, also von mir, ja, und meiner Schwester zur Polizei und haben ihn halt angezeigt. Also so. Doch? Ja, es kam aber dann so, 3 Tage später hat meine Schwester die Anzeige wieder zurückgezogen, weil sie kalte Füße bekommen hat. Verstehe. Also eine Familienkatastrophe hat ja stattgefunden bei euch. Ja. Niemand weiß die genauen Zusammenhänge, welche Rolle deine Mutter gespielt hat in der ganzen Angelegenheit. Ich habe heute noch jede Menge Fragen, die offen stehen. Das glaube ich. Mir aber keiner beantworten und kann. Es versucht auch keiner von der Familie, weder die Schwester noch deine Mutter, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gar nicht. Du stehst ganz alleine da. Richtig. Ich habe eine Freundin, die zu mir hält. Die für dich da ist. Richtig. Mhm. Aber sonst. Hat der Vater, als du klein warst, dich auch angefasst? Nein, er hat mich nur geschlagen. Mhm. Ich muss dazu noch sagen, dass er halt auch getrunken hat. Also gesoffen wie ein Elch. Mhm. Andi, ich erahne, was in dir los ist. Und ich glaube, dass das wirklich unglaublich schockierend ist, was du da erlebt hast. Geschweige denn die ganzen Fragen, die ganzen offenen Fragen, die du mit dir herumträgst. Und ich höre es ja auch jetzt, dass du sehr angeschlagen bist und sehr traurig bist. Ja. Jetzt wird meine Psychologin sich weiter um dich kümmern. Ich fände ganz wichtig für dich, oder finde ganz wichtig für dich, dass du, und das wird sie dir gleich auch noch genauer sagen, dass du dir professionelle Hilfe suchst. Das kann man gar nicht alleine schaffen, sowas zu verarbeiten. Das hast du noch nicht gemacht bisher. Ich bin damals, wo das passiert ist, also habe ich selbstständig eine Therapie angefangen. Ah, ja. Also ich bin bei meinem Arbeitgeber gewesen damals, habe ihn auch mit allem Mut den ganzen Zusammenhalt erzählt, weil ich damals in der Berufsschule gar nicht mehr klar kam. Mhm. Das ging einfach gar nicht mehr. Auf der Arbeit ist alles schief gelaufen. Hast du diese Therapie denn lange durchgezogen? Ich habe eine 8-wöchige Therapie gehabt. Ist zu wenig. In Winterberg damals, in der neuropsychomatischen Klinik. Mhm. Und da wurde mir dann halt auch gezeigt, mit der Sache umzugehen, weil ich in einer schweren Depression verfallen bin. Hat aber nicht so richtig funktioniert bis heute. Nee, ich habe damals halt, nachdem ich da rausgekommen bin, bin ich noch in die Drogenfalle getappt und habe Drogen genommen und falsche Freunde kennengelernt und war ganz unten. Also, es muss ganz viel passieren, finde ich. Erstmal Respekt und also vor deinem Mut, dass du hier angerufen hast, das fällt einem ja auch nicht leicht, sowas zu erzählen. Schon gar nicht in aller Öffentlichkeit. Das finde ich sehr gut und das war auch ein wichtiger Schritt, glaube ich. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ob ich selber zur Polizei gehen soll und diesen das ist immer anzeigen sehr soll, weil ich nicht weiß. Keine Ahnung, also ich kann meine Mutter nicht verstehen. Hm. Warum meine Mutter sowas schützt. Das kann ich auch nicht verstehen. Das kann man nicht verstehen. Und sie sich auch noch nicht mal bis heute gemeldet hat. Einfach. Andy, was du tun könntest, einmal mit dir selbst und auf weitere Schritte, das bereden wir jetzt mal in aller Ruhe im Hintergrund. Dafür bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Sabine jetzt zurückgerufen. Okay. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Danke, du mir. Viel Kraft. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreicht. Und hier ist Peter und Peter ist 15 Jahre. Hallo Peter. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du an, Peter? Ja, ich bin seit fast einem Jahr akuter Schulverweigerer. Akuter Schulverweigerer? Ja, könnte man so sagen, ja. Warum? Ich habe halt auch, also ich habe Angst vor großen Gebäuden. Ich kann also nicht in große Gebäude reingehen. Hat auch einen Zusammenhang mit einer ganz schön heftigen Geschichte. Also die du mal erlebt hast. Die du mal erlebt hast. Also ich bin 15 und Dir ist mal was Schlimmes passiert? ja, nicht nur mir, also gerade den Vorgänger, mit dem sie telefoniert haben, den, also da haben wir, also ich glaube, da habe ich schon einen kleinen bisschen Ähnlichkeit, weil meine Schwester, die wurde, also von meinem Vater, das ist also jetzt ihr Stiefvater gewesen und die wurde halt auch sexuell missbraucht. Woher weißt du das? Das ist 2009 rausgekommen, also das hat keiner von gewusst. Mhm. Ja. Und hat der Stiefvater mit dir auch irgendwas gemacht? Nein, der hat mich, also der hat mich geschlagen. Auch so ähnlich genau wie Andi das gerade erzählt hat. Der hat dich geschlagen. Nur bei meiner Schwester war das halt nicht freiwillig, keiner hat Bescheid gewusst. Da warst du als das rauskam, warst du ja noch relativ jung. Wie hast du das aufgenommen, als du das erfahren hattest? Hast du das überhaupt richtig verstanden, was da passiert ist? Also als meine Mutter es mir erzählt hat, dann da habe ich es richtig verstanden. Also ich habe auch, meine Mutter war auch vorher bedrückt, die wusste nicht, ob es mir erzählen soll oder nicht. Mhm. Hat auch, also ich habe das gleich von vornherein bestanden, ich habe sogar sowas vermutet, also halt so niedergeschlagen vor mir gesessen und hast halt gesagt, es hätte was mit meiner Schwester zu tun. Ist ja gut, dass deine Mutter das erzählt hat und dir Wahrheit gesagt hat. Mhm. Einerseits, andererseits ist es natürlich für dich auch ein Schock gewesen. Ja. Damit meinst du, hat es auch zu tun, dass du Angst vor großen Gebäuden hast? Ja, also halt, weil ich auch sehr, also von meinem Vater aus sehr zurück, also sehr zurückhaltend leben musste. Ja, wo lebst du denn im Moment? Bei wem? Ich bin bei meiner Mutter. Bei der Mutter. Und hast du auch Kontakt zu deinem leiblichen Vater? Nein, der ist im Gefängnis. Er ist im Gefängnis? Ja. Seit wann schon? Der ist jetzt seit August regulär in Haft. Was hat der angestellt? Weißt du das? Also das, also wie gesagt, das ist halt auch mit der Geschichte und, Mit dem Vater, also mit dem richtigen Vater, das macht ja auch zu schaffen. Ja, also das zwei, also meine Schwester ist jetzt halt meine Halbschwester. Mhm. Also meine gesamten Geschwister sind meine Halbschwester. Mhm. Erzähl nochmal kurz über deinen leiblichen Vater. Weswegen sitzt der im Knast? Der sitzt jetzt im Gefängnis wegen der Sache halt, wegen meiner Schwester. Ach so, ich dachte, das wäre der Stiefvater gewesen, der das gemacht hat. Ja, also das ist mein Vater. Ach, das ist dein, ach so, Entschuldigung, darf ich das? Das ist mein biologischer Vater, ja. Ja, ja, aber Stiefschwestern. Ja, das sind nicht meine Stiefgeschwister, also ich bin schon, also wir sind, also wir haben dieselbe Mutter. Mhm. Halt nur, ihr Vater ist halt vor, verstehe. Vor 16 Jahren hat er sich selbst umgebracht. Also dein Vater, dein leiblicher Vater sitzt jetzt wegen dieser Sache im Knast. Ja, nicht nur wegen das, aber das war halt wegen Bewährung. Also um es kurz zu machen, ich hatte eigentlich die beschissenste Kindheit, die ich mir eigentlich vorstellen könnte. Mhm. Verstehe. Du bist jetzt ein Jahr nicht mehr in der Schule gewesen. Ist das so? Gar nicht in der Schule gewesen? Gar nicht. Was sagt deine Mutter dazu? Ja, meine Mutter, also ich hab ihr das halt auch erklärt und wir fahren auch nächste Woche in die Uniklinik essen und ich weiß eigentlich auch nicht, was ich davon halten soll. Also ja. Aber wie ist die Stimmung bei euch zu Hause? Ja, also die ist halt eigentlich normal, außer halt, dass ich nicht in die Schule gehe. Ja, also, ich meine, ist deine Mutter da immer sauer und schimpft mit dir? Nein. Das nicht? Nein. Du sagst, das ist seit einem Jahr so. Kam das ganz plötzlich, so diese Angst vor großen Gebäuden? Ja. Und ist es nur ausschließlich die Angst vor großen Gebäuden oder ist es auch noch was anderes? Also, hab er gerade gesagt, ich bin auch sehr wurde halt sehr abgekapselt zwischen Schule und Freizeit. Mhm. Also nach der Schule direkt daheim bleiben. Rausgehen durfte ich eigentlich kaum. Ach so, so haben deine Eltern das mit dir gemacht? Oder der Vater? Ja, gut, mein Vater allerdings, weil der hat, der hat eigentlich alle im Griff gehabt. Ich verstehe. Das heißt, du hast auch große Angst vor dem gehabt? Ja. Ja. Hm. Hast du auch Angst so vor Menschen? Nein, vor Menschen regulär nicht. Also halt, wenn es eine große Menschenmenge gibt, also dann schon. Im Einkaufszentrum, wenn man da rein, wenn man jetzt da reingeht, das ist rappelvoll, da verstehe. Bekomme ich Panik. Ja. Wie warst du denn früher in der Schule? Wie bitte? Wie warst du früher in der Schule? So notenmäßig. Ja, also da war ich eigentlich sehr schlecht. Sehr schlecht. Mhm. Ja. Jetzt sagst du, deine Mutter will mit dir nächste Woche in eine Universitätsklinik fahren. Ja. Weißt du genau, was da gemacht werden soll? Nein. Ist das eine Psychiatrie vielleicht oder weißt du nicht so genau? Das soll irgendwie so eine Schulverweigerer-Ambulanz sein. Ach so. Ich finde es erstaunlich, muss ich dir sagen, dass du anrufst und dich auch wegen des Problems hier meldest. Das zeigt mir, was für einen Leidensdruck du hast. Ich gehe mal davon aus, dass du eigentlich, wenn du frei wählen könntest, gerne in die Schule gehen würdest, oder? Ja. Also, ja, bis das halt passiert ist, weil, also um es jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, ich habe jetzt, wir sind jetzt, also solange ich eigentlich auf der Welt bin, sind wir eigentlich über 17 Mal umgezogen. Ach so, das auch noch. Und ja. Das auch noch. 17 Mal. Du bist 15 Jahre alt und ihr seid 17 Mal umgezogen. Da ist man ja völlig konfus. Und ja, das heißt auch immer wieder in andere Klassen bist du gekommen, andere Schulen. Ja, das war halt auch so, da ich ja auch nicht gerade jetzt schlank bin und wurde ja auch sehr gemobbt. Also ich bin immer von Schule zu Schule. Mhm. Also die längste Zeit, wo ich mal in einem Ort gewohnt habe oder eher gesagt in die Schule gegangen bin, war 2 Jahre. Ah ja. Du sagst, du bist auch nicht schlank, das heißt, du hast ein paar Funde zu viel. Ein paar Funde zu viel. Ja. Also zu viel. Wie, ja. wie viel wiegst du, weißt du es? 110. Und wie groß bist du? 1,80 Meter. Ja, das muss runter, das ist zu viel. Ja. Weißt du, Peter, ich glaube ja, dass deine Mutter da einen richtigen Schritt gewählt hat, zu dieser Klinik zu fahren. Ich glaube auch, dass man dir so richtig helfen muss. Vielleicht wär's sogar ganz gut, wenn du mal eine Weile in einer Klinik bleiben würdest. Würdest du das machen? Ja, da gibt's dazu auch noch warum ich das nicht so gern mache, weil letztes Jahr im Mai bin ich ins Kinderheim gekommen. Mhm. Hier in, also hier in der Stadt bin ich ins Kinderheim gekommen. Und meine Mutter konnte ich 5 Monate nicht sehen. Ja. Und das war schon. In der Zeit inhaftiert war. Ach, die war auch inhaftiert? Ja. Warum war die inhaftiert? Ja, das war wegen Betrug, weil sie hat versucht, eine Wohnung zu uns zu finden, damit man so schnell wie möglich von meinem Erzeuger weg konnten. Sie hat Lohnabrechnungen gefälscht. Ach du je. Ja. Das heißt, diese Zeit im Kinderheim war für dich schlimm? Sehr schlimm, ja. Sehr schlimm, das glaube ich. Auch weil ich Tag und Nacht mit denen zusammenleben musste und da war das eigentlich am schlimmsten. Weißt du, Peter, ich meine auch nicht ein Kinderheim. Ich meine einfach eine gute Klinik, ein gutes Krankenhaus. Weil ich glaube, so wie man körperlich krank, man kann Magenschmerzen kriegen und so, so kann man auch seelisch krank sein. Und ich glaube, aufgrund dessen, was du mir jetzt erzählt hast, da wird man seelisch krank und das bist du. Aber das kann man natürlich auch wieder gesund machen. Und am besten ist es, wenn man da in ein Krankenhaus geht oder in eine Klinik. Da gibt es ja verschiedene Einrichtungen. Das ist ja halt nicht so, weil ich habe Angst vor meiner Mutter getrennt zu werden. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das kannst du denen ja auch schon mal sagen, wenn du dahin fährst. Ich bin sicher, dass es da Möglichkeiten gibt, dass deine Mutter dich immer besuchen kommen kann zum Beispiel. Mhm. Ich sag dir nur ganz ehrlich, wenn du es irgendwie hinkriegst, mach es. Ich glaube, dass es für dich gut ist, damit du wieder ein bisschen stabiler wirst und damit du auch ein normales Leben hast und nicht immer so viel Angst haben musst. Ja. Wenn du in gute Hände kommst, und das hoffe ich sehr, hast du eine gute Chance, dass es dir bald besser geht. Und wenn ihr das so geregelt kriegt, dass deine Mutter dich da besuchen kommt, wäre es doch okay, oder? Ja, gut, halt. Zwischen den Städten von den Kliniken, da liegen immerhin 20 Kilometer, sind wir jetzt auch nicht so gut zu erreichen, weil meine Mutter hat kein Auto mehr. Verstehe. Alles Probleme. Ja, also kann Probleme geben mit den Verbindungen halt. Dennoch, sage ich nochmal, wenn du es irgendwie hinkriegst, wenn die Mutter vielleicht nur zweimal oder jeden zweiten Tag kommt, wenn du das schaffen würdest, wäre ganz toll. Weißt du, warum? ich find's gut, oder ich find's wirklich super gut, wenn es dir wieder seelisch besser ginge. Zum einen. Mhm. Und zum anderen, du bist erst 15 Jahre alt und es ist so wichtig, dass du deine Schule machst, sonst hast du hinterher große Probleme im Leben. Und ja. Du willst ja auch sicher mal einen Beruf ergreifen, möchtest eine Lehre machen oder irgend sowas. Ja. Geht ja natürlich nur, wenn du einen Schulabschluss hast. Mhm. So, jetzt, ich habe hier im Hintergrund eine sehr nette Frau sitzen, die ist Diplompsychologin, die heißt Sabine mit Vorname. Ja. Die wird jetzt weiter mit dir reden und dir auch nochmal genauer erklären, wie man das vielleicht machen kann, Klinik, Mutterbesuch und so weiter. Ja. Ich möchte dir nur nochmal sagen, dass du da keine Angst vor haben brauchst, vor dieser Klinik. Und dass du alles, was du kannst, was du, die Kraft, wenn du die Kraft hast, dazu tun solltest, dass dir geholfen wird. Weil wenn du allein zu Hause sitzt, schaffst du es nicht mehr. Das hast du ja nun schon gemerkt, ein Jahr lang. Ja, also... Da müssen Leute von draußen, die Ahnung haben, also wie Ärzte oder so Psychologen, das sind ja Ärzte für den Kopf, also für die Seele, die müssen dir dann helfen. So, mein Lieber, jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von der Sabine zurückgerufen und alle weiteren Beratungen kriegst du dann von der Sabine. Ich find's toll, dass du angerufen hast und sehr mutig. Ja, ich bedanke mich auch fürs Gespräch. Sehr gerne, Peter. Und ich wünsche dir viel Glück, viel, viel Glück. Ja, okay, danke. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, falls ihr uns erreichen wollt. Heute und morgen sage ich euch für morgen unser Thema an. Morgen haben wir Themennacht und da heißt das Thema mit meinen eigenen Händen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die mit ihren eigenen Händen irgendwas Besonderes gemacht haben. Die vielleicht ein fremdes Leben gerettet haben mit ihren eigenen Händen. Oder die mit ihren eigenen Händen versucht haben, sich selbst zu töten. Oder die ein Verbrechen begangen haben mit den eigenen Händen. Oder die sexuell auf die eigenen Hände angewiesen sind, aufgrund einer Behinderung vielleicht oder was weiß ich, und keinen Partner haben. Gerne auch mit Leuten, die ein besonderes handwerkliches Talent haben und mit Menschen, deren Hände heilen. Also entweder im übertragenen Sinne, dass man sagt, die haben übernatürliche Kräfte, die können mit ihren Händen Leute gesund machen. Oder gerne auch mit dem einen oder anderen Chirurgen, der sehr handwerklich begabt ist und aufgrund dessen Menschen gesund machen kann. Also, mit meinen eigenen Händen, das ist das Thema morgen. Und wenn ihr euch gerne schon anmelden wollt, dann macht das über die E-Mail-Adresse domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Und hier ist die Jessica und Jessica ist 29. Hallo Jessica. Hallo, jetzt hörst du mich, ja? Ja, sehr gut sogar. Alles klar. Freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Ich habe ein bisschen anderes Thema wieder. Ja? Ein bisschen unerwartet. Ein was? Ein bisschen unerwartetes Thema. Ein unerwartetes Thema. Ja, ein bisschen speziell. Du machst mich sehr, sehr gespannt und neugierig. Was ist es? Ja, also ich habe einen Mann. Ich bin seit 9 Jahren mit meinem Mann verheiratet. Wir haben auch 4 kleine Kinder, aber das gibt da so eine Sache. Also ich bin mehr so ein bisschen, ich kann jetzt sagen, ein bisschen mehr so auf SM und er ist dann halt so ein bisschen, ich habe ihm das auch versucht zu erzählen und er ist dann halt so ein bisschen, nee, ich will ihm nicht wehtun und halt das Gegenteil davon. Ne? Und das ist so ein bisschen, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt beibringen kann, so ein bisschen, ja. Du bist SM-orientiert. Das heißt, genau. In welcher Form möchtest du anderen Schmerzen zufügen oder dir selbst? Oder das andere dir selbst? Nein, also so ganz doll das gar nicht. Also ich bin auch normal, da darf er ruhig mal ein bisschen macho sein. Und also da sind wir beide gleich. Aber das ist so halt beim Sexuellen. Das ist das, was ich meine. Das ist okay, so meine ich es auch. Bist du da eher in der devoten oder in der aktiven Rolle? Siehst du dich da? Ich bin da mehr ein bisschen devot. Oder wollte devot sein, ja. Ja, und das heißt, du würdest gerne mal gefesselt werden, würdest gerne mal ein bisschen mit der Peitsche auf den Po kriegen, wenn es hochkommt. Ja. Sowas, ne? Würdest du nicht Nein sagen? Genau, hat er damals ausprobiert, aber das ist wohl nicht so sein Ding. Da hat er immer so ein bisschen, nein, ich will nicht wehtun und das ist ein bisschen so... Ja. Und nicht mehr überlegen, ich weiß nicht, ich sage mal, ich brauche das so ein bisschen härter, aber er ist dann halt so ein bisschen, oh Mann, oh nein, und ich möchte das nicht und ich will den nicht, aber er denkt immer, dass das irgendwie und... Ja, also 9 Jahre zusammen, 4 Kinder. Ja, die 4 Kinder sind von diesem Mann? Also alle 4. Alle 4 sind von ihm? Ja. Genau. Hast du denn den Eindruck, dass du jetzt nach den 9 Jahren und 4 Kindern, ist ja nur hier viel Alltag und viel Routine vielleicht auch, dass er ist ganz viel arbeiten. So, also, dass er sagt, morgens um 5 Uhr los und kommt abends meistens um 9 oder 10 nach Hause. Und was macht er? Ja, er ist LKW-Beifahrer. Ah ja, habe ich mir schon gerade gedacht, wie du es so gesagt hast. Nein, was ich fragen wollte, ist so ein bisschen Langeweile in die Sexualität eingezogen bei euch? Ja. Routine? Routine, also ich verstehe ihn auch, er kommt dann abends von der Arbeit nach Hause und dann ist er meistens kaputt und müde. Ich verstehe das ja auch, aber ich weiß nicht, wie ich das dann so... Ich versuche das dann, aber meistens ja dann halt... Wie oft habt ihr das schon ausprobiert? Oh, das war, glaube ich, 4-5 Mal, also, aber auch nicht so extrem. Oder und, das jedes war halt so, Mal, und jedes Mal hat es nicht funktioniert? Nicht richtig, nein, nicht wirklich. Mhm. Du hast ihn jedes Mal darum gebeten, dass man das mal so machen könnte. Ja, genau. Und er will dir nicht wehtun, obwohl du gerne willst, dass man dir ein bisschen wehtut. Ja, er möchte das absolut nicht. Also er versucht das auch ein bisschen härter. Auch. So mit ich habe dann auch schon so ein Spielzeug geholt oder Spielzeuge, aber er ist dann immer so nein und. Was für Spielzeuge hast du geholt? Ach, das sind aber keine Peitschen, die also extrem wehtun, aber das sind diese Spielzeuge, ganz normale Spielzeuge, ne? Die so. Und naja, war es irgendwie ein bisschen... Ja, ich glaube, Jessica, das ist ein nicht lösbares Problem. Ich glaube, dass man das nie lösen kann, wenn ein Partner in welche Richtung auch immer tendiert. Bei dir ist es jetzt in die SM-Richtung, die devote SM-Richtung und dein Partner das überhaupt nicht mag. Den das überhaupt nicht antörnt. Offensichtlich törnt ihn das null an und er hat eine große Hemmung, das zu machen. Man kann, wenn jemand... da nicht eine leichte Veranlagung hat, die man vielleicht rauskitzeln kann. Wenn er die nicht hat, kannst du es vergessen, dann macht er das nicht. Dann würde es vielleicht ein paar Mal dir mal zuliebe machen, aber das willst du ja auch nicht. Du willst ja, dass er auch dabei Spaß hat. Ja, das ist klar. Das ist das Problem. Das kann man dann nur so ein bisschen andeuten, ne? Und dann so ein bisschen. Das ist ein Dilemma. Das ist wirklich ein Dilemma. Da gibt es keine Lösung für. Ich habe schon hier mit Leuten gesprochen, deren große Beziehungen, ganze Ehen, deshalb auseinandergegangen sind, aus Grund der verschiedenen sexuellen Grundeinstellung. Ja. Die Frage ist jetzt, ob das bei dir so stark ist, dass du sagst, ich brauche das einfach jetzt mal ab und zu. Also das unbedingt brauchen ist auch nur nicht, aber so ab und zu mal ist das bei mir, ne? Dass man so ab und zu mal, man kann ein bisschen sanft und dann ab und zu mal ein bisschen hart oder irgendwie, aber das ist so... Generell wäre das doch so schön, wenn da ein bisschen mehr Wind in euer Sexleben käme, oder? Ja, weil wie gesagt, er ist immer ein bisschen weg und... Ja, was hat er denn so für heimliche Wünsche? Hast du ihn mal gefragt? Ich habe ihn nicht gefragt, aber ich kann es mir denken. Was denn? Von vielleicht mit 2 Frauen oder. Bei meinem Mann ist es so, der ist immer viel im. Also ich sitze mit den Kindern hier zu Hause und er hilft zwar auch viel. Er hilft eigentlich viel. Er hat jetzt gerade Elternzeit. Ja. Und bei mir ist das so, er macht dann jetzt viel im Garten und ich bin mit den Kindern dann alleine. Er passt zwar auch auf und hilft viel, aber dann ist das wieder so. Okay, lass uns nicht so ausschweifen zum Garten. Lass uns mal bei dem bleiben, was du gerade gesagt hast. Er hätte mal Bock mit 2 Frauen. Wäre das für dich ein Ding? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber... Wäre das für dich ein Ding? Nee. Das, absolut gar nicht. Absolut gar nicht. Siehst du, da haben wir es. Das ist wieder bei mir. Ich bin krankhaft. Also wenn ich schon sehe, dass der irgendwie im Fernsehen, ne, irgendwie eine Frau, wenn da irgendwie eine Nackte ist oder so und er das anguckt, dann bin ich schon so, oh Schatzi und... Das ist übertrieben. Auf mich hast du keinen Bock, aber auf Frauen im Fernsehen hast du dann irgendwie Lust oder so. Und dann fühle ich mich wieder so abgeneigt oder so. Ja, so. Aber da darfst du dich nicht so anstellen. Also er darf nackte Frauen im Fernsehen angucken und auch gut finden. Das ist okay. Finde ich. Ja, aber er macht das mit Absicht so, ne, von diesem, oh, guck mal und oh, wie geil ist die denn? Und auch zu mir sagt er dann so, oh, guck mal, einen fetten Bauch, bist schwanger. Und dann denke ich mir auch wieder so, da kommt man sich so minderwertig vor, ne? Geht ihr denn zärtlich miteinander um? Ja, mal so, aber dieses Provozieren dann immer, auch guck dir mal die an und du mit deinem fetten Bauch, aber ich hab 4 Kinder gekriegt, ne? Und dann ist das dann so ein bisschen, und wie gesagt, minderwertig kommt man sich dann vor, ne? Ja, wie ist es mit der Liebe? Ja, er sagt, ich liebe dich ja, aber es kommt dann mal so, rutscht dann mal so raus, aber so. Ja, und ich frage dich, was empfindest du? Also ich denke, ich liebe den. Wie gesagt, wir sind lange zusammen, ne? Und ja, Vorsicht mit der Antwort. Lange zusammen ist noch kein Beweis für Liebe oder noch kein Grund zu sagen, dass man jemanden liebt. Das könnte auch Gewohnheit sein. Liebst du ihn wirklich immer noch tief? Also wenn er jetzt lange weg ist oder so, dann würde ich sagen, ja, ich vermisse ihn auf jeden Fall. Aber wenn er oft da ist, nervt er. Nee, im Gegenteil. Ich möchte ihn ja lieber bei mir haben. Mhm. Wegen meinen vier Kindern und dass er dann mehr bei mir ist und nicht immer nur arbeiten und immer nur... Also die Frage ist nicht so ganz eindeutig zu klären. Jessica, ich glaube, das ist ein Klassiker, was du da erzählst. Ihr seid relativ lang zusammen, ihr habt vier Kinder, der Mann ist viel unterwegs, hat viel zu arbeiten, ist erschöpft, wenn er nach Hause kommt. Und die Ehe hängt irgendwie ein bisschen schief. So kann man sagen. Und das Sexualleben allemal. Und es gibt keine Lösung. Er steht auf hätte gerne mal zwei Frauen, das ist für dich absolut tabu. Du hättest gerne SM, das will er wiederum nicht. Ich würde euch raten, nicht nur wegen dieser sexuellen Geschichte, sondern auch grundsätzlich wegen eurer Beziehung und eurer Ehe, damit die hoffentlich zu retten ist und stabilisiert werden, wie er kann, zu einer Eheberatungsstelle zu gehen. Mhm. Das würde ich euch wirklich raten, dass ihr zu dritt an einem Tisch sitzt und mal alles hinlegt, was so an Wünschen und Problemen da ist und in Ruhe darüber redet. Sollen wir dir mal eine Adresse vermitteln oder geben gleich? Ja, gerne. Das machen wir doch. Jessica, alles klar, ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne, dann legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Ciao. Okay, tschüss. 1.36 Uhr haben wir und hier ist die Claudia. Claudia ist 44, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Claudia. Weswegen rufst du an? Ich rufe aus Österreich an, wie man vielleicht in seinem Akzent hört. So ein bisschen, ja, man hört es. Es klingt weit weg. Ich habe eine 15,5-jährige Tochter. Ja, die leider vor circa ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren an Epilepsie erkrankt ist. Ja. Das ist ganz plötzlich passiert. Eines Abends war sie in der Dusche, also gegen 23 Uhr, und ich habe ein Platschen gehört und dachte zuerst, das ist das Duschgel, das in die Tasse fällt, und habe mir gar nichts gedacht, weil das macht einfach ein bisschen einen Lärm. Mhm. Und nach 2-3 Minuten war wieder ein Platschen zu hören und dann habe ich gesagt, geh, sei ein bisschen leise, und üblicherweise mault sie zurück. Mit 15 ist das auch ganz normal. Mhm. Und es kam aber nichts von ihr. Mhm. Und dann bin ich ans Badezimmer, an die Türe gegangen und habe gesagt, ist alles in Ordnung, und es war einfach gar nichts. Und dann habe ich sofort mit einer Münze die Türe aufgemacht und habe sie mit zerschnittenen Beinen und am Rücken mit einer Wunde in der Dusche gefunden. Also zerschnittene Beine durch das Stürzen ist das gekommen? Ja, durch das Stürzen unten, wo das Metall ist, von der Glastüre. Dort ist sie einfach drauf gestürzt. War sie bei Bewusstsein? War sie bei Bewusstsein? Naja, das war so ein atonischer Anfall, wo sie keinen Muskeltonus hatte. Mhm. Das war so, ich dachte zuerst, es ist ein Kreislaufzusammenbruch, weil es sehr spät am Abend war, und dachte einfach, dass in der Pubertät kann das schon einmal passieren, dass da ihr, also ich habe an Epilepsie gar nicht gedacht und habe dann meinen damaligen Lebensgefährten gerufen und habe gesagt, bitte hilf mir, irgendwas ist nicht in Ordnung mit meiner Tochter. Und dann haben wir sie war ja ganz glitschig, voll von Duschgel, und das hätte ich allein gar nicht geschafft, sie rauszuheben, weil sie ja keinen Muskeltonus hatte. Mhm. Dann haben wir sie rausgehoben und ich habe nur gesagt, ruf den Notarzt, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat eben ein Arm, ich weiß nicht, mein linker, rechter, zu zucken begonnen. Mhm. Habe den Notarzt gerufen, die sind dann gekommen und dann ist sie ins Spital, und dann war sofort einmal der Verdacht auf Krampfanfall. Ja. Und ist ein EEG gemacht worden, das war eigentlich pathologisch, so hat man es mir erklärt. Aber die haben es dann diagnostiziert, dass es Epilepsie ist. Naja, diagnostiziert, das ist ein Landkrankenhaus, und es war eine Verdachtsdiagnose und es war noch nichts Eindeutiges, und ich habe dann gesagt, ich gehe noch privat zu einem Neurologen, weil ich mir nicht sicher war, und der erste Neurologe hat gesagt, nach einem Anfall gibt er keine Medikation, man wartet einmal ab, das kann auch ein einmaliger Ausrutscher sein. Gab es mehrere Anfälle danach? Ja, genau. Ja, es war dann 3 Monate nichts, und ich habe schon aufgeatmet und gedacht, das war einmalig, aber dem war nicht so. Es war dann eines Nachts um 2 Uhr in der Früh, ist ein richtiger Kramallanfall. Ja. Und dann ist es diagnostiziert worden. Aber das heißt doch, also soweit ich informiert bin, kann man doch Epilepsie heutzutage auch sehr gut medikamentös, auch so in jungen Jahren schon behandeln. Ja, das ist so eine Sache. Ich meine, sie ist bei dem Spezialisten im südlichen Raum von Wien, der ist primar an einem Krankenhaus. Ja. Und sie ist medikamentös eingestellt worden auf Keppra. Das ist ein sehr gängiges Medikament, das man gibt. Geht es ihr denn besser nach diesem Medikament? Ja, naja, im ersten halben Jahr war der Anschein da, weil da war eigentlich mehr oder weniger nichts. Am Anfang hatte sie myoklonische Zuckungen. Mhm. Da ist plötzlich eine Zuckung in den oberen Extremitäten und sie hat das, also wir haben einen Verschleiß vom Mobiltelefon gehabt, hat sie plötzlich das Telefon fallen lassen. Ah, ja. Und sie hat sich verletzt mit dem Kletteisen für die Haare und hat sich verbrannt. Ach du lieber Gott, ach du lieber Gott. Das heißt, du rufst mich jetzt an, deutlich daraus, dass das Problem nicht im Griff ist. Oder warum? Nein, das ist nicht im Griff. Und was tut ihr dagegen? Es war eine Zeit lang besser. Diese myoklonischen Zuckungen waren dann weg und es hat sich der allgemeine Zustand gebessert und ich dachte schon, ja, das Medikament greift. Und plötzlich vom Sommer weg dieses Jahres, von Juli weg, waren wieder gehäuft Anfälle, also sowohl atonische Anfälle mit schwerer Gehirnerschütterung. Also das heißt, man kann medikamentös im Moment nicht wirklich helfen. Naja, jetzt ist es so, also ich habe, wird jetzt gerade umgestellt auf ein anderes Medikament. Mhm. Und man muss dann abwarten. Also jetzt seit 2-3 Wochen scheint es ein bisschen besser zu gehen, aber die Gramallanfälle, also man kann nicht sagen, ob sie morgen einen hat, heute Nacht, das weiß einfach keiner. Mhm. Was ist genau der Grund, weswegen du mich anrufst? Ja, na, ich habe parallel dazu, also ich bin ja nicht ganz dumm und habe ein bisschen geforscht im Internet auf englischen und deutschen Seiten, ja, und habe versucht einmal herauszufinden, welche alternativen oder komplementärmedizinischen Möglichkeiten man eigentlich hat. Ja. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze und ich bin dann zu Ort, also Ärzten, die spezialisiert sind auf orthomolekulare Medizin, und da bekommt sie jetzt zusätzlich zur Schulmedizin Vitamin E, mhm, weil da gesagt wird, dass das Vitamin E die Elektronen herborgt, dass die freien Radikale, ja, dort andocken und nicht an den Transmittern im Gehirn. Ja. Hast du darüber, ich muss mal ein bisschen unterbrechen, sonst wird es nicht so ganz klar. Ist es denn durch diese eher als alternative Zusatzmethode ein bisschen besser geworden? Naja, das ist ja erst seit kurzem im Gange und das kann man noch nicht so genau sagen, weil das alles ziemlich simultan abläuft. Also die Dinge, mhm, die wir zusätzlich machen, plus die Umstellung des neuen Medikaments. Also mhm, wer dann oder was letztendlich hilft, ist ja sowieso. Dann kann man ja eigentlich jetzt sagen, okay, die Sache läuft jetzt so. Was ist der Grund deines Anrufes? Ja, na, der Grund meines Anrufes ist, dass ich übers Internet, über verschiedene Selbsthilfegruppen und Foren auf einen Heiler gestoßen bin, der in Tschechien lebt, der sich auch zum Teil spezialisiert hat auf Epileptika. Ein Heiler? Der natürlich eine medizinische Ausbildung hat und ursprünglich aus der chinesischen Medizin kommt und in Tschechien mit mehreren Ärzten zusammenarbeitet. Warst du bei diesem Heiler schon? Nein, da muss man nicht hin, das ist eine Fernheilung. Also es ist auch vollkommen egal, ob es der Patient weiß oder nicht weiß. Und am Anfang zahlt man auch kein Geld. Das heißt, ich muss unterbrechen. Das heißt, du rufst dann in Tschechien an und sagst dem Mann, oder wie geht das? Ja, also ich habe E-Mail-Verkehr, ich habe auch einmal mit ihm telefoniert. Es ist auch egal, ob der Patient selbst davon weiß oder nicht weiß. Also er geht davon aus, ich meine, ich erkläre es jetzt nur laienhaft, ja, bitte nicht mich da irgendwie... Ich bitte darum. Dass der Körper also schwingt, also wir schwingen alle. Nein, keine, diese Erklärung wollte ich gar nicht wissen. Ich will nur wissen, wie es geht. Das heißt, du schreibst eine Mail nach Tschechien, und sagst ja, mein Kind. Damit er einmal den Krankheitsverlauf kennenlernt. Genau, also nein, ich will nur wissen, wie das funktioniert. Also du schreibst diesem Mann über die Krankheit deiner Tochter, den Krankheitsverlauf und so weiter. Genau. Dann schreibt der Mann zurück oder was passiert dann? Da stellt er mal ziemlich viele Fragen, seit wann die Krankheit besteht, was gemacht wird, und er sagt auch, dass man auf keinen Fall die schulmedizinische Behandlung abbrechen, unterbrechen oder irgendwie sonst wie beeinflussen soll, dass das einfach wichtig ist und dass speziell bei der Epilepsie Medikamente erst nach 1,5-2 Jahren abgesetzt werden dürfen und dann nur, wenn er selbst auch mit dem Arzt spricht und gemeinsam mit dem Patienten. Ah ja, okay. Also das grob verstanden. Dann, das hat er zurückgeschrieben. Hat er dann irgendetwas gemacht? Ja, gemacht. Also ich selber merke es ja nicht, weil es bezieht sich ja nicht auf mich. Mir ist halt nur aufgefallen in den letzten Wochen, dass es meiner Tochter ein bisschen besser geht. Also jetzt psychisch geht es hier nicht so aufregend, weil in der Schule gibt es Probleme. Manche Lehrer machen einfach diskriminierende Äußerungen. Das ist leider Gottes schlimmer. Also das heißt, dieser Heiler sitzt irgendwo in Tschechien und konzentriert sich auf deine Tochter. Ja. Und bringt irgendwelche Schwingungen. Ja, na, er erklärt das so. Also man muss sich den Krankheitsverlauf wie ein U vorstellen. Und irgendwann einmal ist man am Anfang des Us, also oben. Und dann wird man krank und rutscht hinunter ins U, also unten in dieses Tal. Mhm. Und da geht es einem sehr schlecht. Ja. Und man muss schaffen, dass man die Schwingungen, dass man das so beeinflusst, dass man aus diesem U wieder rauskommt. Okay, das ist ja alles klar. Aber das macht er einfach mental. Er sitzt ja, da. Mental. Er ja, sitzt da und hofft mental. Und er sitzt da und hofft, dass diese Schwingungen dann in Österreich ankommen. Ja, ich meine, wobei Gott sitzt auch irgendwo und wir wissen nicht, wo er sitzt und ob es ihn gibt. Und ich glaube trotzdem an ihn. Ja. Also ich glaube auch, es gibt Dinge im Leben, die wir alle nicht erklären können und also ich meine, warum nicht, wenn man das parallel laufen lässt? Genau, so hat es ja auch parallel. Also und das zeichnet ja ihn auch aus, dass er seriös ist, dass er sagt, das soll man weiterlaufen lassen. Ja, ja. Nur fragt sich dann hinterher, wer wirklich dann geheilt hat, ne? Weiß man dann auch nicht. Das ist auch vollkommen wurscht, ich finde. Hauptsache, ist egal. Hauptsache also, mir sie wird ist die Heilung wichtig und mir ist das komplett egal, auch wenn es ein Erdäpfelmännchen wäre irgendwo und ja. Würde meine Tochter heilen, würde ich mich auch freuen. Also ich sehe das ja. Irgendwie anders. Und Claudia, dann würde ich sagen, wir drücken die Daumen, dass der Geistheiler das schafft bei deiner Tochter. Natürlich vielleicht auch noch die Medikamente. Vielleicht ist es auch nur, ich weiß es nicht. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht. So, dann würde ich alles... an alle Epileptiker, nette Grüße. Genau, und wir drücken die Daumen und wünschen alles Gute und schöne Grüße nach Österreich. Ja, danke fürs Zuhören. Gerne, tschüss. Wiederhand, tschüss. Mann, manche Gespräche sind wirklich anstrengend für mich. Ich weiß nicht, ob es euch so auch ergangen ist jetzt beim Zuhören, weil die Leitung irgendwie so merkwürdig war und ich konnte nie so dazwischen gehen und das ist dann schon etwas anstrengend. Na gut. Hier ist die Uschi. Hier ist Uschi und Uschi ist 70 Jahre. Guten Morgen, Uschi. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's denn bei dir, Uschi? Ja, es geht darum, ich bin Witfrau. Eine Witwe. Witwe. Ja, seit 9 Monaten. Und ich habe mich in einen Mann verliebt, den ich eigentlich schon lange kenne. Ja. Und auch öfters gesehen habe. Aber ich habe mich so in ihn verliebt, und aber er ist verheiratet. Oh je. Und wohnt über 400 Kilometer von mir entfernt. Ach du je. Woher kanntest du ihn schon so lange? Ja, ich bin gebürtig aus dem Norden. Mhm. Und da habe ich mit 15, 16 kennengelernt. Wir sind 4, 5 Monate zusammen gewesen und dann haben uns auch in Augen verloren. Ach, du warst mit diesem Mann schon mal zusammen? Ja, also freundschaftlich. Freundschaftlich? Ja. Ja. Wie lange warst du eigentlich verheiratet? 48 Jahre. 48 Jahre. Das heißt, diese Freundschaft zu diesem Mann lief parallel zu... Nein, das war vor meinem Mann. Ach, 1965, sagtest du. Also mit 15 Jahren. Ah, jetzt war ich ganz durcheinander. Entschuldige. Also, ja. Das ist sehr lange her. Ja. Da warst du 15 Jahre alt. Ja. Ah, ich verstehe. Seitdem kenne ich den. Mhm. Und ich verheiratet war, bin ich hier in den Süden gezogen. Mhm. Aber ich habe meinen Mann sehr geliebt. Das war auch Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Und ja, am 48. Hochzeitstag haben wir ihn begraben. Das war für 9 Monaten ungefähr. Ja, genau. Mhm. Ja. Und dann habe ich aber schon vor Jahren diesen Mann, wenn ich zu meinen Eltern fuhr, angerufen. Wir haben uns getroffen, geredet. Und jedes Jahr habe ich ihn immer wieder angerufen. Ich weiß nicht warum, weshalb. Mhm. Und jetzt dieses Jahr, wie wir uns getroffen haben, da habe ich halt gemerkt, dass ich... Ja. Du hast ihn getroffen, da war dein Mann schon verstorben. Dieses Jahr. Dieses Jahr, ja. Ja, dieses Jahr. Ja, aber sonst seit 4 Jahren schon, lebte mein Mann ja noch. Ja, klar, so habe ich es verstanden gerade. Ja. Genau. Mhm. Aber dieses Jahr hast du zum ersten Mal gemerkt, dass das dann noch mehr ist, obwohl da eine Anziehung schon in all den Jahren war. Ja, war wohl. Mhm. Glaubst du, dass das von seiner Seite genauso ist? Doch. Ja? Ja. Obwohl er verheiratet ist? Ja. Wurde darüber schon gesprochen? Ja, er hat gesagt, er käme mal vorbei und dann würden mit mir, würden wir ein Abendessen, also zusammen essen gehen und wenn ich wollte, auch eine Nacht miteinander verbringen. Ach, das hat er so gesagt? Ja. Der geht aber ran, der Bursche. Du lieber Himmel, warst du da nicht platt, als er das gesagt hat? Nein, ich habe mich gefreut. Ja. Ja gut, das glaube ich, dass du dich gefreut hast, aber warst du nicht erstaunt, dass er so forsch rangeht? Nein, also ich weiß von meinen Schwestern, dass er, also ist schon das zweite Mal verheiratet und dass er auch scheinbar nicht immer treu ist. Ich weiß es nicht. Ach so. Ich habe ihn aber nicht gefragt. Ach so, es kann natürlich auch sein, dass du nur so eine Gespielin für ihn sein könntest. Glaube ich nicht, nein. Vorsicht, Vorsicht. Wenn du da schon sowas läuten hörst, dass der auch andere, dass der fremd geht. Manch ein Mensch kann gut die Liebe vorgaukeln. Aber ich will es dir nicht, will's dir nicht kaputt machen. Ich will nur sagen, halt die Augen. Nein, man kann ja nichts kaputt machen. Es hat gar keine Zukunft, ne? Ah, ja. Ja, so, jetzt, er hat das so gesagt und was hast du da geantwortet? Ja, ich, Hast du gesagt, ja, komm? Ja, er war auch letzte Woche hier. Ach so, das ist schon passiert. Ja. Ach so, und er ist dann auch über Nacht geblieben. Ja. Und du hast mit ihm geschlafen? Ja. Wie war's? Schön. Schön. Ja. Also, dann ist man ja noch verliebter, wenn das auch noch schön war. Ja, genau. Das heißt, jetzt geht's, fahren deine Gefühle Achterbahn im Moment. Genau. Und man weiß nicht, was man machen soll. Eben, ja. Und ich kann ihn nicht anrufen. Also er hat auch zwar auf dem Handy, aber ich erreiche ihn ja meistens nicht. Und so viel aus seinem normalen Telefon kann ich nicht anrufen wegen seiner Familie. Wegen seiner Familie. Verstehe, ja. Wegen seiner Frau. Er hat einen Betrieb und da sind auch sein Sohn, seine Tochter mit drin. Und hat er dich denn danach nochmal angerufen? Ja, heute Morgen. Und wie war so die Stimmung und was sagte er? Nicht viel, weil wieder im Büro das Telefon klingelte und er wird sich nochmal melden. Ja, ist auch nicht so nett. Mensch, Uschi, ja. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass du dich da zu sehr vielleicht emotional reinfallen lässt und das bei dem gar nicht so ist. Weißt du, wenn der jetzt auch wirklich entbrannt wäre, auch groß verliebt wäre, dann hätte der dich doch längst schon... wann war diese Nacht? Genau? Letzte Woche Donnerstag. Letzte Woche Donnerstag, da ist ja nun doch schon viel Zeit vergangen. Und heute hat er erst angerufen. Ja. Und dann auch erst aus dem Büro, wo er nicht so gut reden konnte. Da wäre ich schon für skeptisch. Stell dich doch mal, versetz dich doch mal in seine Situation. Oder denk es doch umgekehrt. Du hättest doch viel früher angerufen schon. Ja. Ne? Ist so. Ja, sicher. Aber ja. Ich glaube, für ihn ist es ja auch nicht einfach, ne? Nein, natürlich nicht, aber... Ich habe gerade nur so im Kopf, du bist ganz aufgewühlt und verliebst dich groß und der für den bist du vielleicht nur eine Affäre von sogar vielleicht von einigen. Ja. Also die Frage ist jetzt, wie das weiterläuft. Wie läuft es weiter? Wenn ich wieder darauf fahre, dann werden wir uns wieder treffen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, also ich meine. Ich würde an deiner Stelle das jetzt schon nochmal forcieren und dann aber mal genau nachfragen, was er so empfindet und auch mal ein bisschen mit ihm über eine Perspektive reden, was er denkt, wie es weitergehen soll. Also es ist ja nicht damit getan, dass du alle jeden Monat einmal Besuch von ihm bekommst und dann ist er wieder weg. Das ist doch furchtbar. Ja, das schon. Deswegen, ja. Das ist ganz schlimm und vor allen Dingen, wenn du ihn nicht mehr anrufen kannst, das ist ja noch schrecklicher, das ist ja noch entwürdigender irgendwo. Du sitzt da zu Hause und musst warten, bis der Herr dich anruft. Ja. Dann soll er sich noch ein neues Handy kaufen, nur für euch, und dass du ihn anrufen kannst. Wo ein Wille ist, es ein Weg. Ja, er hat ja nur ein Handy, wo man anrufen kann, aber meistens hat er das nicht an. Ja, dann soll er es anmachen für dich. Also das ist alles Quatsch. Also mach es, lass es noch eine Weile laufen. Aber sei mit wachen Augen dabei und frag den beim nächsten Mal, wie er sich das vorstellt, wie das weitergehen soll und frag ihn, was er für dich empfindet. Und er soll nicht rumreden. Und selbst wenn er sagt, ich bin in dich verliebt, nimm es mit Skepsis auf oder kritisch auf, ob das auch so stimmt. Ich weiß, dass das auch, dass das keine Zukunft hat. Wäre es denn für dich... so schlimm, wenn das nur so eine Affäre wäre, so nebenher, ab und zu mal? Nein, eigentlich möchte ich einen Mann haben, den ich auch mal bei mir habe. Also ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Und dann haben wir das Problem. Wenn du auch sagen würdest, okay, komm, wir machen eine flotte Affäre, ab und zu mal so, dann wäre es wahrscheinlich einfacher für ihn auch zu lösen. Aber du hast ja einen Anspruch, einen Traum. Du möchtest wieder einen Mann an deiner Seite haben im Prinzip. Genau, ich kann schlecht alleine sein. Ich verstehe. Ja, okay. Also geh nur mal ein bisschen näher an ihn ran und versuch das rauszukriegen. Und wenn du merkst, dass das bei ihm nicht geht, dann mach du, so schwer dir das auch fallen mag, den Rückzieher. Ja. Weil das sonst im Unglück endet. Das ist für mich schwer. Denn du wärst nicht die erste Frau, die das fünfte Rad am Wagen ist. Ja. Du verstehst, was ich meine. Ja. Mhm. Also besuch ihn. Das nächste Mal wird es so sein, dass du dann in seine Gegend fährst. Ja, genau. Und dann trefft ihr euch im Hotel irgendwo. Ja. Ja, dann fahr bald hin und dann wirst du sehen, ob der sich freut und frag ihn und frag nach der Perspektive und so weiter, was ich gerade alles gesagt habe. Ja. Also ich drück die Daumen. Jo, danke schön. Aber sei vorsichtig. Ja. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss, Uschi. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und an dieser Stelle nochmal unser Hinweis für morgen. Unser Thema für morgen heißt mit meinen eigenen Händen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die mit ihren eigenen Händen etwas Besonderes gemacht haben, die ein Verbrechen begangen haben, die mit ihren eigenen Händen ein Menschenleben gerettet haben, die mit ihren eigenen Händen sich selbst haben umbringen wollen, oder die vielleicht auch handwerklich sehr begabt sind oder die, gerade hatten wir das Stichwort in dem ansteigenden Gespräch, die heilen können, die mit Händen heilen können. Ein Heiler vielleicht, der Hände auflegt und dann die Krankheiten irgendwie zum Stillstand bekommt. Ich weiß noch, früher meine alten Tanten, da war das irgendwie so gang und gäbe, da wurde erzählt, jemand hat heilende Hände. Und ich erinnere mich an einen Fall in der Familie, da hatte jemand eine ganz schwere Gürtelrose, die der Arzt nicht heilen konnte. Und dann ging man zu diesem Mann und der hat die Hände aufgelegt auf die Gürtelrose und ist die Tante gesund geworden. Und wir alle waren ganz, ganz platt und baff und ich hatte als Kind große Augen. Also, wenn ihr so etwas vielleicht auch erlebt habt oder das sogar könnt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen geschaltet. So, hier ist Silvia. Silvia, 33. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Silvia, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir beeilen uns. Ich weiß. Um was geht's? Ich hatte mich im Mai schon mal gemeldet. Ich hatte ja so einen vorübergehenden künstlichen Darmausgang und stand ja kurz vor der OP, dass dieser endgültig gemacht werden soll. Ich erinnere mich. Schön. Ja. Und diese OP war jetzt, ist auch soweit gut verlaufen. Und ich weiß nicht, damals war ja diese Positiv-Negativ-Liste, wo der einzige Negativpunkt wäre, was ist, wenn ich mal einen neuen Partner kennenlernen muss. Ja, möchte. Genau. Weil damals hatte ich ja einen Freund. Ja. Dieser Freund ist jetzt weg. Der ist weg. Und ja, jetzt also stehe ich trotzdem noch zu dieser Entscheidung, das ist der richtige Punkt. Also die OP wurde jetzt so gemacht, dass es endgültig ist, du hast einen künstlichen Darmausgang. Genau, der ist jetzt endgültig, also am Popo wurde quasi Schließmuskel ausgeschnitten, zugenäht, dicht. Da ist dicht, da ist einfach also nichts mehr jetzt. Geht nichts mehr. Mhm, ja. Nee. Und ja, ist trotzdem nach wie vor so, ich bereue diese Entscheidung nicht. Und ich denke, da ich überall oder relativ offen damit umgehe, ist es bestimmt so, hoffentlich, wenn ich mal einen lieben, netten Menschen kennenlerne, dass der mich dann trotzdem so akzeptiert. Das hoffe ich sehr. Und es gibt ja auch viele Paare, wo das genau so funktioniert und auch gut klappt. Ja. Der Hintergrund war ja eine schwere Darmerkrankung genau, bei dir. Genau, genau. Morbus Crohn, ne, war es? Mhm. Mhm, genau. Das heißt, durch diese radikale Operation, hat zur Folge, dass es dir viel besser geht, du dich besser fühlst. Ja, ich kann jetzt sogar also ich war ja 11 Jahre zu Hause und ich habe jetzt sogar wieder angefangen zu arbeiten. Ah, ja. Leider nicht in meinem Beruf als Vermessungstechnikerin, aber ich habe nach Alternativen gesucht, überlegt, was mache ich gerne, was kann ich? Ja. Schneidern. Und jetzt bin ich tatsächlich irgendwo untergekommen, in einer Firma, die auch Gardinen verkauft. Ursprünglich war ich an der Schneiderei interessiert und jetzt bin ich dort, habe ich ein Praktikum gemacht. Ich sage hallo, also ich habe gesagt, hallo, hier bin ich, ich will ein Praktikum machen, konnte ich machen. Und die haben zufällig gerade jemanden auch gesucht. Na perfekt. Und jetzt arbeite ich da im Außendienst und muss nach wie vor noch öfter mal aufs Klo, aber also auf Klo heißt, du musst den Beutel an den leeren. Genau. Das mache ich entweder in der Firma oder zwischendurch irgendwo in Cafés, also, keine Ahnung. Ich glaube es wirklich auch, dass es gibt so viele Paarkonstellationen, wo einer auf den anderen Rücksicht nimmt, weil der andere nicht nur so perfekt ist, wie man sich es wünschen könnte. Ich glaube das auch, dass das funktionieren wird und dass du einen über kurz oder lang netten Mann treffen und kennenlernen wirst. Also ich denke, irgendwann kommt ja der Punkt, wo man sagen muss, da ist was, aber wer mich dann so nicht mag, der wäre es vielleicht nicht wert. Das ist der richtige Standpunkt. Jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Schön, dass du angerufen hast nochmal. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. In der Technik Henrik Hage und Alina Marik. Morgen sind wir wieder da mit unserem Thema. Bis dahin. Tschüss.